Übung 2. Im Hotel Astoria rufen viele Gäste den Weckdienst an. Hören Sie die Telefongespräche und füllen Sie den Notizzettel vom Weckdienst aus. Dialog 1. Hier dort, Sir. Wir fahren morgen ab. Wecken Sie uns um 7:45? Sicher. Sie sind auf Zimmer 221, nicht wahr? Ja. Gut. Zimmer 221, morgen um 8:15 Uhr. Ich wünsche eine angenehme Nacht.